Es ist wunderbar, dass wir von Brüdern und Schwestern lesen können, die auch schon gar nicht mehr über die Erde gehen. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, sind das ja alles Gläubige, die schon im Himmel sind. Und doch ist ihr Zeugnis, ihr Lebenszeugnis so kraftvoll, dass wir heute noch davon lernen können. Und das wünschen wir uns ja persönlich auch, dass man, wenn wir nicht mehr hier in der Zeit sind, nicht nur die negativen Punkte unseres Lebens noch im Gedächtnis hat, sondern eben das Gute, das, was Jesus uns geschenkt hat, dass das hängen bleibt bei den Menschen und sie erkennen können, wie Gott doch die führt und leitet, die sich ganz auf ihn vertrauen, die ganz auf ihr Leben auf ihn stützen. Ich lese uns jetzt wieder die letzten Verse aus dem 16. Kapitel der Apostelgeschichte, Vers 35 bis zum Schluss. Als es aber Tag geworden war, sandten die Stadtrichter die Amtsdiener und ließen sagen, lasst diese Männer frei. Und der Aufseher überbrachte Paulus diese Botschaft. Die Stadtrichter haben hergesandt, dass ihr frei sein sollt. Nun kommt heraus und geht hin in Frieden. Paulus aber sprach zu ihnen, sie haben uns ohne Recht und Urteil öffentlich geschlagen, die wir doch römische Bürger sind und in das Gefängnis geworfen und sollten uns nun heimlich fortschicken? Nein, sie sollen selbst kommen und uns hinausführen. Die Amtsdiener berichteten diese Worte den Stadtdienern und Stadtrichtern, da fürchteten sie sich, als sie hörten, dass sie römische Bürger seien, und kamen und redeten ihnen zu, führten sie heraus und baten sie, die Stadt zu verlassen. Da gingen sie aus dem Gefängnis und gingen zu der Lydia. Und als sie die Brüder gesehen und sie getröstet hatten, zogen sie fort, oder wir könnten sagen, sie zogen weiter. Es ging ja darum, dass Paulus und Silas immer noch im Gefängnishaus waren, wenn auch bei dem Kerkermeister. Es war das Gebäude, was zu dem Gefängnis gehörte. Sie waren noch nicht ganz heraus aus diesem Gebäude. Aber der Kerkermeister hatte sich ja ihrer angenommen, hat die Striemen gewaschen, gesäubert, hat sie verbunden und hat ihnen Essen und Trinken gegeben. Und dann heißt es, und er freute sich ja mit dem ganzen Hause, dass er zu Jesus gefunden hatte. Paulus und Silas hatten die Frucht ihrer Arbeit gesehen. Obwohl sie zuvor nicht dachten, dass wenn man Jesus folgt, in solche Schwierigkeiten kommen könnte. Uns geht es ja diesbezüglich gut. Ich bin noch nie wundgeschlagen worden aufgrund meines Glaubens. Mit Worten vielleicht schon, aber nicht mit Taten. Ich habe das noch nicht erlebt. Ich habe es noch nicht erlebt, in einer Abgeschiedenheit eingesperrt zu sein bei Wasser und Brot, in Dunkelheit. Und wenn ich so etwas erleben sollte, dann brauche ich absolut des Herrn Beistand. Ich weiß nicht, ob ich als natürlicher Mensch das so einfach hinnehmen könnte. Vielleicht würde ich mich auch erst wehren mit Händen und Füßen und sagen, nein, das will ich nicht. Aber Paulus und Silas blieben ja getrost in ihrem Herzen. Sie konnten sogar des Nachts um Mitternacht beten und Loblieder singen. Sie konnten der Freude ihres Herzens Ausdruck geben, so dass die Mitgefangenen erstaunt waren, sich wunderten, aber zugleich auch getröstet waren in ihrer Situation, weil sie ansahen und mithörten, dass diese Leute, die vielleicht sogar verwundeter waren als sie selbst, auch noch Gott danken können dafür. Das war ein Wunder. Und ich denke, das ist auch in unserer Umgebung ein Wunder, wenn Menschen sehen, dass wir nicht nur in guten Tagen dankbar sind, sondern auch in den vermeintlich bösen Tagen, dass wir aufgemuntert sind, dass wir nicht in Depressionen verfallen oder in Traurigkeiten verfallen, wo die Menschen uns gar nicht mehr ansehen können, dass wir glücklich sind, dass wir fröhlich sind, sondern sie dann schauen und sagen, ach, die sind ja genau wie wir. Ja, wir haben auch viel Traurigkeiten. Und wenn man diese Gesichter sieht, der Leute, die da Christen sind, ja, die sind eben auch traurig, genauso wie wir. Die haben offenbar genauso keine Hilfe wie wir. So soll es ja nicht sein. Sie sollen also mitkriegen, dass wir eine lebendige Hoffnung haben, die so lebendig und stark ist, dass sogar der physische Tod uns davon nicht trennen kann. So wie es der Herr Jesus im Matthäus-Evangelium einmal sagte, fürchtet euch nicht vor denen, die euch nur den Leib wegnehmen können. Danach können sie nichts mehr tun. Die euch nur den Leib nehmen können. Ja, da soll die Freude trotzdem weiter pulsieren. Nämlich die Dankbarkeit durch Jesus Christus, sein Kreuz, sein Blut, erlöst zu sein in Ewigkeit, dass wir einst ihn auch schauen dürfen in seiner Herrlichkeit. Bei all dieser Freude im Hause des Kerkermeisters ging die Nacht schnell vorbei, der Tag brach an. Und als es nun Tag war, haben sich irgendwie die Staatsdiener besonnen, dass es vielleicht nicht 100% richtig war, einfach aufgrund der Aussagen anderer Menschen diese beiden zu schlagen und ins Gefängnis zu werfen, und wollten sie dann gerne auffordern, nach Hause zu gehen oder weiterzugehen, die Stadt zu verlassen, das Gefängnisgebäude zu verlassen. Und wir haben ja gelesen, dass wohl Paulus und Silas diese Botschaft gerne gehört haben, aber sie arbeiteten ja am Werk des Herrn. Es ging ihnen ja nie um sich selbst. Hauptsache, wir werden frei. Sondern da ist ja eine Gemeinde entstanden in Philippi. Durch diese Lydia, die einzige Frau, die sich zunächst bekehrte. Und dadurch, dass die Macht Gottes spürbar wurde und der Wahrsagegeist aus der Wahrsagerin heraus geschlagen worden ist. Ja, diese Gemeinde musste doch unterstützt werden. Es geht doch nicht um uns. Es geht um das Werk des Herrn. Er hat etwas Neues in Europa gegründet. Er hat in Philippi eine Gemeinde gegründet. Und darum sagte der Apostel Paulus, sie sollen selber zu uns kommen. Sie sollen ihre Schuld öffentlich eingestehen, damit hier ein Freiraum für die Christen geschaffen wird. Jesus öffnet Missionswege. So wie der Herr selbst durch sein Leiden wegen unserer Sünde, Schuld, die Freiheit zum Leben mit Gott uns brachte, er litt und schaffte uns Freiheit, so sind auch wir, seine Nachfolger in mancherlei Leiden, solche, die den Weg der Freiheit zeigen sollen. Wir sollen eine offene Tür zum Leben zeigen können. Und wir kriegen diese offene Tür der Erweckung da, wo wir uns ganz auf Jesus verlassen. Das können wir auch lesen in der Offenbarung 3, Vers 7 und 8. Da geht es ja um eine Gemeinde, die im Grunde genommen in sich gesehen keine große Fähigkeit und Kraft hat, das Evangelium zu verbreiten. Aber sie hatten Treue. Sie hielten fest am Worte Gottes. Das ist die Gemeinde zu Philadelphia. Da heißt es, das sagt der, in Vers 7, der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan. Niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft. Und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Genau das taten ja die Apostel hier auch, Paulus und Silas. Sie haben jetzt nicht auf ihre große Macht gebaut, auf ihre Fähigkeiten, sondern auf den Herrn, der sie nach Europa sandte. Als Paulus dieses Gesicht bekam, ein Mann aus Mazedonien rief ihm zu, komm herüber und hilf uns. Da war er nicht der Starke, der sagt, das werden wir jetzt schon machen, sondern er verließ sich auf das Wort des Herrn. Und da verzog er keine Zeit, sondern ging sehr schnell auf diesen Ruf ein und ging nach Mazedonien, kam nach Philippi. Und dort erlebte er mit seiner kleinen Kraft das Große, dass Gott sich bewies. Der Herr sich bewies gegen die Macht der Finsternis. Und dass er sich darin bewies, dass Menschen ein offenes Herz bekämen. Die Lydia, die war beschenkt vom Herrn. Und das wusste Paulus und Silas vorher gar nicht. Wer ist die Lydia? Die kennen wir überhaupt gar nicht. Aber diese Frau nahm durch den Geist Gottes das Evangelium an. Nicht durch die Rede von Paulus, sondern durch die Kraft des lebendigen Gottes. Ja, der Herr schenkt eine offene Tür denen, die sich festhalten an den Wegen und den Aussagen des Herrn. Da öffnet sich eine Tür und sie werden zum Segen für andere. Paulus und Silas wurden ja nicht nur gedemütigt, indem sie geschlagen worden sind von diesen hochmütigen Menschen, von dem Zorn der Heiden, so wie wir es auch in Psalm 2 lesen. Warum toben die Heiden so? Warum sind sie so zornig? Ist doch alles vergeblich. Ja, Gott lachet ihrer. Sie wurden also nicht nur gedemütigt in der Öffentlichkeit, sondern sie gingen ja auch als die Gestärkten und von Gott Bestätigten aus dieser Drangsal hervor. Denn das, was im Gefängnis geschah, geschah durch Gottes Kraft als Beweis, das sind meine Leute, zu denen stehe ich. Und dass sie nachher aus dem Gefängnis herausgerufen worden sind und sollten ihrer Straße ziehen, geschah auch durch Gottes Macht. Die Demütiger, die Leute, die sie gedemütigt haben, mussten sich selbst demütigen. Sie mussten zugeben, dass sie falsch gehandelt haben. Die sie verurteilt hatten, die mussten sie öffentlich legitimieren. Sie mussten ihre Fehler eingestehen und ein öffentliches Bekenntnis ablegen. Die Leute sind nicht schlecht. Die Christen sind nicht schlecht. Sie reden die Wahrheit, auch wenn es uns unangenehm war. Wir haben sie falsch behandelt. All das musste in der Öffentlichkeit gesagt werden. Und das hat Gott so gelenkt, dass das geschieht. Und hier daraus können wir lernen, dass auch das, wenn wir nur am Herrn bleiben, der Herr uns auch öffentlich legitimiert. Wir müssen nur auf ihn warten. Und so konnte der Apostel Paulus auch schon schreiben, später an die Gemeinde in Philippi, die da schon gewachsen war. Er schrieb aus dem Gefängnis in Rom und machte dieser Gemeinde weiter Mut und sagt, was soll bei euch vorherrschen? Es soll vorherrschen bei euch die Freude am Herrn. Die Freude am Herrn. Schaut nicht auf die Widrigkeiten um euch herum. Der Herr wird das schon alles ans Licht bringen. Freut euch in dem Herrn alle Wege, Kapitel 4, Vers 4 und 5. Und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Denn der Herr ist nahe und sorgt euch um nichts. Wir lesen also nicht davon, dass Paulus und Silas den Kerkermeister aufgefordert haben, ihn jetzt zu den Obersten zu schicken und zu sagen, geh mal hin und rede für uns gut. Das haben sie nicht gemacht. Sondern Gott hat das so gefügt, dass diese die Obrigkeit selber kam und kommen musste und bekennen musste, dass sie hier an den Gläubigen, an den Christen falsch gehandelt haben. Jedem gegenüber soll doch der Friede Gottes offenbar werden. Kinder Gottes müssen nur warten können auf die Zeit und Stunde des Handelns Jesu. Er kommt ja nie zu spät. Er öffnet den Weg zu dem guten geistlichen Handeln, so wie es dann später Paulus und Silas auch tun durften. Sie waren im Geist geführt zu sagen, sie sollen uns persönlich herausholen. Und das Bekenntnis soll von ihnen gegeben werden, dass sie nicht richtig gehandelt haben. Handeln zum Guten ist immer gesucht und wichtig. Kinder Gottes haben das Vorrecht, das zu tun. durch das Gebet, durch das Warten auf die Führung des Herrn. Als es nun Tag war, haben wir gelesen, da regte sich etwas in der Stadt. Die Nacht ist ja meistens die Stunde satanischen Handelns. Das können wir auch im Nachtleben jeder Stadt sehen. Da blüht die Sünde sonderlich auf. Tagsüber ist sie noch ein bisschen versteckt und verhalten. Aber nachts legt sie so richtig los. Zum Beispiel ging Judas ja hinaus in die Nacht, heißt es in Johannes 13, Vers 30, um Jesus dann zu verraten, um Jesus auch zu verkaufen. Als er den Bissen genommen hatte beim letzten Abendmahl, ging er hinaus und es war Nacht. Und dann vollführte der Satan in ihm sein Werk. Auch zur Nacht wurde Jesus gefangen genommen. Sie kamen, die Tempelwachen, mit Schwertern, mit Spießen, mit Lampen und Fackeln. Jesus sagt, ja, warum kommt ihr so mit diesem Licht her? Aber das ist eure Stunde, die Stunde der Finsternis. Ich war doch am Tag immer da, ich habe doch öffentlich geredet. Da habt ihr nichts getan, habt mich nicht gefangen genommen. Aber die Nacht, das ist eure Stunde. Das ist die Macht der Finsternis. Und sie nahmen Jesus fest. Auch Paulus und Silas wurden ja nachts gefangen gehalten. Aber der Tag, auch geistlich gesehen, bringt die Wahrheit ans Licht. Der Tag bringt die Wahrheit ans Licht. Die heidnischen Hauptleute wollten die Gedemütigten mit einer großzügigen Geste abfertigen und so tun, als ob sie richtig gehandelt haben. Aber der Tag bringt die Wahrheit ans Licht. Der Herr stand den Seinen bei und gab ihnen sein Wort. Er macht das Dunkel hell. Er bringt das Verkehrte zu seiner Zeit ans Licht. Er macht alles offenbar. Und hier können wir auch für uns lernen und verstehen, diese geistliche Mahnung des Paulus, die er an die Römer geschrieben hat, später, wo er sagt, rächt euch selber nicht. Mit anderen Worten, wartet auf den Tag, wartet auf den Herrn. Er wird das alles schon ordnen und zurechtbringen. Wir sollen als Christen nicht vorschnell handeln. Wir sollen uns nicht gleich wehren, wenn man angegriffen wird. Oftmals auch im umgangssprachlichen Gebrauch sagt man sogar, schlaf mal eine Nacht darüber. Und wenn du dir vorgenommen hast, einen Brief an jemanden zu schreiben, dann lies ihn dreimal noch durch und korrigiere ihn. Und zum Schluss kommt was Gutes bei raus. Handle nicht zu schnell. Warte auf den Herrn. Bete. Rächt euch selber nichts. Denn die Rache ist mein, spricht der Herr. Ich will vergelten. Ich will es tun. Denn es geht ja um die Ehre des Herrn. Es soll ja sichtbar werden, dass hier Gott angegriffen worden ist in den Seinen. Es geht ja gar nicht um die Menschen. Es ging hier nicht um Paulus und Silas, sondern es ging um den Herrn Jesus, der hier verachtet worden ist. Und er selber will zeigen, wer er ist. Darum müssen wir auf ihn warten. Oder im 1. Korintherbrief, wo Paulus dann später schrieb, der Tag wird das alles offenbar machen und klar machen. 1. Korinther 3, Vers 13, da wird ja davon gesprochen, dass unterschiedlich gearbeitet wird, auch im Reiche Gottes, oder unterschiedliche religiöse Formen vorhanden sind. Der eine, der baut dann Heu, Holz, Stoppeln und der andere aber Gold, Silber, edle Steine. Und dann heißt es, eines jeglichen Werk wird ja offenbar. Der Tag wird es offenbar machen. Der Tag des Gerichtes wird es klar machen. Denn dann wird der Herr selber aufzeigen, was richtig war und falsch. Wir können ja vieles in der Welt nicht korrigieren, obwohl wir sehen, dass es böse und schlecht ist. Und es ist tatsächlich müßig, will ich mal sagen, wenn Christen anfangen wollen, und leider tun das zu viel, die Welt zu korrigieren. Sie werden es nicht schaffen, sondern sie werden ihre Zeit und Kraft vertun und selber noch mehr blockiert werden. Sie müssen das dem Herrn überlassen, was in der Welt korrigiert werden kann, soll und muss. Wichtig ist, dass Kinder Gottes vor Gott bleiben und leben und dass ihr Leben ein sichtbares Zeichen der Erlösung ist. Das ist die Hauptsache. Das sollen die Menschen in unserer Umgebung sehen und hören. Der Tag wird das alles klar machen. Und auch im 4. Kapitel vom 1. Korintherbrief, Vers 5, da heißt es ja: Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist. Bis der Herr kommt. So lange war ja Paulus und Silas im Haus des Kerkermeisters. Ja, bis der Tag kam, bis die Situation kam, die Jesus selbst dort geschaffen hat. Und er hat etwas in Bewegung gesetzt, damit was richtig gestellt wird. Wartet auf den Herrn. Urteilt nicht zu schnell. In Matthäus 10, Vers 26 heißt es ja auch, dass Gott in das Verborgene schaut und er macht es alles klar und öffentlich. Vers 26: Darum fürchtet euch nicht vor ihnen, also vor den Schwierigen. Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird. Es ist überhaupt nichts geheim, was man nicht wissen wird. Und was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht. Mit anderen Worten, alles wird offenbar, aber zu der Zeit, die Gott erwählt hat. Wir können nichts vorgreifen. Manche waren der Meinung, mal auch in der jüngsten Vergangenheit, dass wir durch Mission die Wiederkunft Jesu beschleunigen könnten. Das können wir nicht. Ja, der Letzte muss sich jetzt bekehren und da müssen wir dran sein. Und wenn der sich bekehrt hat, dann kommt Jesus wieder. Also können wir das beschleunigen. Nein, wir können es weder beschleunigen noch verhindern. Gott hat seine Zeiten. Er schaut nämlich jede Situation anders an als wir. Es muss alles ausreifen. Es muss alles offenbar werden. Und zum Schluss muss erkannt werden, dass Gott in Jesus der Herr ist. Alles zu seiner Zeit. Deswegen die Sammlung Israels auch zu seiner Zeit. Israel hatte bestimmt in den 2000 Jahren öfter mal den Wunsch, die Nation zu verlassen. Aber sie konnten nicht. Alles zu seiner Zeit. Sie hatten auch zuvor damals den Wunsch, in der babylonischen Gefangenschaft nach Hause zu kommen. Aus Babel. Nein, 70 Jahre vorher nicht. Alles hat seine Zeit. Und als die Zeit nun erfüllt war, hat Gott die Tür geöffnet für sein Volk, dass es nach Hause kommt, mit der Absicht, sich dem Volk zu offenbaren und auch offenbar zu machen, wie sich die Heiden verhalten haben gegen Gottes Volk. Deutlich zu machen, schaut mal, ihr habt sie bedrängt, aber sie gehören eigentlich zu mir. Ihr habt mich bedrängt, wenn ihr mein Volk bedrängt. So wie es zu Abraham ja gesagt wird, wer dich segnet, wird auch gesegnet werden. Und wer dir flucht, dem wird auch geflucht werden. Ja, das steht bis zum heutigen Tag. Und auch gerade für uns als Kinder Gottes, als Christen, gilt dieses selbe Wort. Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Also, so auch David, wir müssen immer auf die Wegführung des Herrn warten. Er öffnet selber Missionswege. Psalm 37, Vers 7 und 8 konnte es David schon durch den Heiligen Geist sagen: Sei stille dem Herrn. Und dann kommt dieses Wort: und warte. Sei still und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm, entrüste dich nicht, damit du nicht auch Unrecht tust. Entrüste dich nicht. Also wir sehen hier diese Spannung auch in Philippi. Natürlich hatten die Apostel Schmerzen auf dem Rücken, aber die Freude über die Bekehrung des Kerkermeisters war größer als die empfundenen Schmerzen. Und der Gedanke, naja, wir sind noch hier in dem Haus des Gefängnisses, wir wollten eigentlich raus, der spielte im Augenblick keine Rolle. Gott öffnete aber einen Missionsweg für die örtliche Gemeinde. Sei stille dem Herrn, warte auf ihn, er wird es wohl machen. Wir kennen auch das Wort des Herrn Jesus, wo er sagt zu seinen Jüngern, seid klug wie die Schlange, ohne falsch wie die Tauben. Und das kam auch hier zum Tragen in Philippi. Da nun die neu erstandene Gemeinde wachsen sollte, die ja dann auch in der Abwesenheit der Apostel weiter wachsen sollte, gab der Herr die Weisheit dem Paulus, dass durch das Verlangen, von den Hauptleuten selber aus der Stadt geführt zu werden, ganz Philippi die Rechtschaffenheit der Christen und die Botschaft Christi vom Kreuz erkennen musste. Ja, das war eine Klugheit, dass Paulus das so verlangen durfte. Sie sollen uns selbst herausführen. Wir sind ja auch römisch geboren. Er verließ sich einfach darauf, obwohl er ja nun Jude war, aber er ist tatsächlich römisch von der Staatsangehörigkeit geboren worden. Und das führte er ins Feld, auch später noch einmal. Klug wie die Schlangen, ohne falsch wie die Tauben. Es ging auch nicht darum, dass er jetzt einfach nur errettet würde aus den Fängen der Leute in Philippi, sondern das Zeugnis, Gott ist mit uns. Die Gemeinde, die jetzt entsteht, dürft ihr nicht antasten. Dann tastet ihr nämlich Gottes Augapfel an. Das sollte ganz deutlich werden. Seid klug wie die Schlangen, ohne falsch wie die Tauben. Es geht um nichts anderes, um das Recht Gottes. Der will, dass allen Menschen geholfen wird und alle das Evangelium hören. Denn er, Jesus, wurde in Philippi geschmäht, nicht die Apostel in erster Linie. Denn wir lesen auch in Lukas 10, Vers 16, da sagt der Herr Jesus, wer euch verachtet, der verachtet mich. Das sollten wir auch persönlich immer wieder erkennen. Wenn wir verachtet werden, geht es nicht um uns, sondern es geht um unseren Herrn. Und der weiß sich zu verteidigen. Besser als wir. Wenn wir aber vorgreifen, weil wir uns verteidigen wollen, verbauen wir den Weg der Mission, den der Herr mit diesen Anfechtungen verbindet. Wer euch verachtet, verachtet mich. Kinder Gottes suchen also nicht das ihre, sondern immer das Werk des Herrn, der sie erlöst hat aus Sünde und Verdammnis. Ich persönlich bin in meinem Gebet dazu gehalten, mich ständig zu bedanken dafür. Ich kann es gar nicht genug tun, dass Gott mich überhaupt erlöst hat, dass er mir meine Schuld vergeben hat und dass diese Erlösung so tief gegriffen hat, dass ich weiß, Gottes Kind zu sein und in den Himmel zu passen. Verstandesmäßig unbegreiflich, aber meine Seele weiß es und ich kann nicht genug dafür danken, immer wieder für Golgatha, für das Kreuz, dass ich ein Nachfolger Jesu werden durfte. Um das geht es ja. Wir suchen nicht das Ihre, nicht das Unsere, sondern wir suchen das, was des Herrn ist. Und auch bei denen, die dem Herrn angehören, so wie Paulus und Silas bei den Brüdern und Schwestern in Philippi. Leiden um Jesu Willen, das hatten wir auch in der letzten Bibelstunde schon angesprochen, führen ja tiefer in die Erfahrung persönlicher Freiheit. Klingt seltsam, nicht? Leiden führen tiefer in die Erfahrung der persönlichen Freiheit. Leiden um Jesu Willen bringen mit sich Zuversicht und Hoffnung auf Gottes Hilfe, auf seine Hilfe, die er zugesagt hat. Und wir verlassen uns ganz auf den Zustand der Erlösung. Und wo wir das tun, merken wir, dass wir frei sind. Denn nur da sind wir frei. So wie Jesus sagt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Nicht nur frei, jetzt von dem Bewusstsein, keine Sünde mehr zu haben, die Gott aufrechnet, von dem Tod befreit sein, sondern frei zum Handeln für Gott in dieser Zeit. Frei, der Sünde nicht dienen zu müssen, so wie es Paulus ja mal jubelnd aussprach im Römerbrief. Vorher sagte, da war ich ein Knecht, ich wollte zwar das Gute tun, tat es aber nicht, konnte ich nicht, ging nicht. Aber jetzt in Jesus Christus bin ich frei. Und somit dienen also die Bedrängnisse auch zur tieferen Erkenntnis der Freiheit, in der wir jubeln können. Paulus und Silas waren im Gefängnis und doch frei. Diese Freiheit haben sie erfahren. Und über Freiheit kann man singen und kann sich freuen. Petrus hat es auch geschrieben, der ja durch den Geist Gottes deutlich erkannte, es geht nicht um seine Macht, nicht so wie er dem Malchus das Ohr abgeschlagen hat, sondern es geht um die Führung des Herrn. Das, was er will, das will auch ich tun. Und so schrieb er im ersten Brief, im vierten Kapitel, die ersten Verse vom Leiden Christi, aber auch vom Leiden der Christen. Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, wappnet euch auch mit demselben Sinn. Denn wer am Fleisch leidet und gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde. Dass er hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes lebe. Das heißt, dass er in der übrigen Zeit in der Freiheit lebt, zu der er berufen ist. Und manchmal lernen wir diese Freiheit, diese Freude erst tiefer kennen durch äußere Leidenseinflüsse. Dann wird plötzlich die Macht und der Sieg Jesu offenbar und ich weiß, ich bin frei von den Menschen, die mir Übles tun. Ich bin frei von ihnen. Ich gehöre zu meinem Heiland. Diese Freiheit müssen wir immer wieder erkennen können und aufnehmen können. Oder wie es Paulus im Römerbrief dann später schrieb, Kapitel 7, lese ich mal Verse 4 bis 6. Da sagt er, so seid ihr, meine Brüder, dem Gesetz doch getötet durch den Leib Christi, dass ihr einem anderen angehört, nämlich dem, der von den Toten auferweckt ist, damit wir Gott Frucht bringen. Denn solange wir im Fleisch, dem Fleisch verfallen waren, da waren die sündigen Leidenschaften, die durchs Gesetz erregt wurden, kräftig in unseren Gliedern, so dass wir dem Tod Frucht brachten. Nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden und ihm abgestorben, das uns gefangen hielt, so dass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Wenn wir diese Verse zusammenbringen von dem Apostel Petrus, der sagt, wer im Fleisch leidet, der hört auf mit der Sünde. Und diese Verse hier, dann wird deutlich gemacht, dass wir oftmals durch äußeres Leiden, was das Fleisch betrifft, hingewiesen werden auf die neue Freiheit in Christus. Deswegen auch Krankheiten, die uns ereilen, können diesen Dienst verrichten. Ich freue mich zum Beispiel persönlich über das Zeugnis von unserem Bruder Helmut Janke, der ja, bevor er ins Krankenhaus kam und diesen Blutsturz hatte, schon zu mir gesagt hat, weißt du, mir ist gesagt worden, dass ich nicht mehr lange auf der Erde bin. Sag ich so, ja, ja, mein Herz macht da nicht mit. Ich habe nur noch ein paar Monate zu leben. Aber das sagte er so und wir tauschten das aus, ob das ja gar nicht schlimm ist. Ja, sie haben ja eine lebendige Hoffnung. Ich bin bereit, zum Herrn zu gehen und ich lasse mich auch nicht mehr operieren, sagte er. Mache ich nicht, denn ich bin ja ein Kind Gottes. Und dann kam danach diese andere Krankheit, die ihn dann doch noch ins Krankenhaus führte. Aber er wollte auch selbst da nicht hingehen, weil er sagte, das ist die Stunde, dass ich nach Hause gehe. Also er war gar nicht verzagt darüber. Und als ich ihn ja auch im Krankenhaus noch besuchte auf der Intensivstation, wo wir ganz klar miteinander reden konnten, sprachen wir von dieser lebendigen Hoffnung. Und ich sehe das noch vor mir. Irgendwann fing ein Gerät an zu piepen, weil da irgendeine Infusion nicht mehr vorhanden war. Kümmerte ihn überhaupt gar nicht. Gar nicht. Er hat das auch mitgekriegt. Kümmerte ihn überhaupt nicht. Wir redeten von der lebendigen Hoffnung und beteten. Nachher kam nach ganzer Weile die Schwester und sagte, ja, ja, da ist was nicht in Ordnung. So ganz gelassen, ohne Furcht. Und wir redeten davon, dass das Beste noch kommt. Und 2 Tage später ist er dann heimgegangen. Das ist das, was wir brauchen, manchmal auch im Leid. Einfach die Konfrontation, dass wir merken, dass das Leid hat nie das letzte Wort für Kinder Gottes. Sondern das hilft uns nur, die Freude am neuen Leben mehr erkennen zu können. Allerdings haben wir da gebetet auch im Krankenhaus für die Möglichkeit, die Gott hat, entweder ihn wieder gesund zu machen oder ihn selig zu vollenden. Wir haben beides im Gebet in den Raum gestellt, weil wir ja nicht vorgreifen wollen, was der Herr tun will. Er kann ihn ja genauso gut wieder aufstehen lassen. Aber die Bereitschaft war einfach da, nicht unbedingt hier in der Welt aufstehen zu müssen, sondern zum Herrn gehen zu dürfen. Das meint hier der Apostel Petrus und auch Paulus, wenn er sagt, ja, wir leiden oftmals äußerlich am Fleisch, damit wir nicht mehr der Sünde dienen, der Knechtschaft, sondern die Freiheit Christi erkennen, darin stehen und Gott Frucht bringen. Eigenes Recht suchen, handeln aus menschlichem Ehrgeiz und menschlicher Vernunft, so können wir das zusammenfassen, spricht auch der Apostel Paulus, ist ein Fruchtbringen für den Tod. Handeln aber unter der Führung und in dem Warten auf Gott wirkt immer Frucht für das Leben, das Gott gefällt. Und ein letztes noch, was ich schon angesprochen habe, es ging um das Wohl der neu entstandenen Gemeinde. Es ging nicht um das Wohl von Paulus und Silas, sondern Gott wollte seine Gläubigen herausrufen aus der Welt und sagen, es ist vollbracht, es ist jetzt fertig, jetzt könnte er zu mir kommen. Ich freue mich immer, wenn ich auch lese, was Paulus in Korinth erleben musste. Manchmal, wenn es Schwierigkeiten gibt, verstehe ich völlig, dann will man seine Koffer packen und gehen und sagen, also da mache ich doch nicht mehr mit. Und Paulus hatte auch Schwierigkeiten in Korinth und er wollte schon bald weggehen. Was sagt der Herr? Nein, bleibst du hier? Ich habe hier ein großes Volk in der Stadt. Ach so, habe ich ihn noch gar nicht kennengelernt. Ja, das wirst du noch kennenlernen. Und dann blieb er 2 Jahre dort. So lange wollte er nie bleiben. Aber Gott kennt die Seinen und deswegen auch in Philippi. Er kannte die, die schon warten darauf, gerufen zu werden und wollte ihnen sagen, es ist jetzt vollbracht. Das Kreuz von Golgatha ist vollbracht, das Werk Gottes vollbracht. Der Vater hat sich erzeigt dem Volke Israel. Jetzt ist der Sohn gekommen, hat es vollbracht und nun sollt ihr den Heiligen Geist bekommen, das Siegel Pfand der Erlösung. Darum ging es also um diese Gemeinde. Paulus und Silas sollten nicht nur aus dem Gefängnis geführt werden. Und nachdem sie den Ruf hatten, jetzt da herauszukommen aus dem Gebäude und weiterzugehen, suchten sie nicht ihren eigenen menschlichen Weg, wo sie sich gesagt hätten, na gut, dass wir endlich hier raus sind, jetzt können wir unserer Wege gehen, sondern sie nutzten diese neue Freiheit zur Fürsorge und zum Wohl des Nächsten. Sie gingen in das Haus der Lydia und sie trösteten alle Mitgläubigen. Da steht zum Beispiel auch die Brüder, unterdessen scheinen ja noch mehr Menschen hinzugekommen zu sein. Da war dann sicher nicht nur die Lydia und ihr Haus vorhanden, sondern andere haben das alle mitbekommen und die haben sich dazu gesellt, haben Jesus die Ehre gegeben. Sie gingen in das Haus der Lydia und trösteten sie. Ja, eigentlich hätte man ja umgekehrt Paulus und Silas trösten müssen. Ach, tut uns ja leid, dass ihr das alles so ertragen hat. Aber sie trösteten die, die da in der Gemeinde zusammenkamen, dass sie doch festbleiben mögen und sich ganz auf Jesus verlassen sollen. Denn er verlässt die Seine nie. Er behält, so haben sie ihnen gesagt, immer das letzte Wort. Und er wird bei seiner Wiederkunft alles Unrecht offenbar machen, alles, was noch im Dunkeln liegt, aufzeigen und auch dementsprechend strafen. Wir sehen also an den Aposteln Paulus und Silas, dass das Dienen am Nächsten größer ist, als sich dienen zu lassen. Das Dienen am Nächsten ist größer, als sich dienen zu lassen. Wer für den Nächsten da ist, für den ist auch Jesus da. Und mit dieser neuen und tieferen Freude zogen dann die Apostel weiter nach Thessalonich und verkündigten in noch größerer Freude und mit größerer Dankbarkeit und größerer Freiheitserfahrung die Gnade Gottes, die in Jesus Christus sichtbar geworden ist. In den Jahrhunderten der Gemeinde Jesu, wurde das Zeugnis vor den Heiden immer deutlicher. Es war erst eine kleine Schar und plötzlich wurden Länder und Kontinente erfasst. Die Freiheit in Christi breitete sich aus und breitet sich auch heute noch aus, wenn auch nicht sichtbar in den Ländern, wo sich diese Freiheit mal ausgebreitet hat. Wir merken, dass diese Freiheit zum Deckel der Bosheit heute vielfältig benutzt wird und nicht mehr in der Freiheit Christi gelebt wird. Aber an anderen Orten und in anderen Ländern bricht diese Freiheit auf. Und die Widerstände der Heiden können nichts dagegen ausrichten. Je größer diese Freiheit Christi genutzt wird, desto stärker das Zeugnis vom Kreuz von Golgatha und desto inniger im Leben des Einzelnen das Bewusstsein der Seligkeit zum ewigen Leben. Das erlebten Paulus und Silas, das kriegte die junge Gemeinde in Philippi mit und das soll uns auch heute noch zu einem Zeugnis gegeben sein, dass wir gleichfalls in der Freiheit Christi zunehmen. Soweit zu diesen letzten Versen im 16. Kapitel.